Halleluja, ja, Herr, du bist kostbar. Dein Name ist kostbar. Dein Name ist hoch erhoben, Herr. Du bist hoch erhoben. Und zwar in unseren Herzen. Herr, du suchst nach hingegebenen Herzen. Und wir geben dir heute Abend ganz neu unser Herz hin. Oh, sag ihm das, Herr, ich gebe dir heute Abend ganz neu mein Herz hin. Herr, ich gebe dir heute Abend ganz neu mein Herz hin, auch am Livestream. Halleluja, dir gehört mein Herz. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, du bist der, der unser Herz glücklich macht und fröhlich macht. Und wenn unser Herz dir gehört, dann ist da nur Freude und Leichtigkeit und Glaube und Wissen, dass alles gut ist und alles gut wird. Danke, Herr. Danke, wir erheben dich von ganzem Herzen. Danke, Herr. Machen sie neu, mach sie fest. Oh, oh, oh. Oh ja, wir baden, ja, wir baden in deiner Liebe. Danke, Herr. Unsere Welt, ja, unsere Herzen sind überspült von dir. Für die Wellen deiner Liebe, die bei uns hinweggehen. Und alles wegspülen. Oh, lass alles wegspülen, einfach von diesem Tag. Oh, Halleluja. Oder was war? Er ist hier. Halleluja. Danke, Herr. Deine Gegenwart. Danke, Herr. Und du bist heil. Du bist gerecht und du bist stark. Halleluja, ich danke dir. Und du sitzt auf dem Thron. Und du, Herr, du regierst. Du regierst. Halleluja, mit Macht und Autorität. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir preisen dich, Herr. Durch jeden Körper, durch jede Seele. Oh, lass es zu, dass es durch dich fließt, dass es alles rausspült, was da nicht reingehört. Wir sind bestimmt, reine Gefäße zu sein, sauber, geputzt. Und seine Liebe wäscht uns, sein Blut wäscht uns, hat uns gewaschen. Macht uns völlig rein. Halleluja. Dass der Feind nichts findet. Oh, danke, Herr. Danke. Oh, wir preisen dich. Danke, Herr. Du, die Freude unseres Lebens. Die Stärke und die Kraft und die Fülle. Danke, Herr, dass du mit deiner ganzen Fülle in uns wohnst und dass wir verschmolzen sind mit dir, eins mit dir. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dass wir im Himmel zu Hause sind. Oh, weißt du, dass du gerade im Himmel bist? Halleluja. Schau dich mal um. Schau dich mal um, was da alles gibt. Schau dich um. Danke. Und ich möchte nämlich dann, dass du davon erzählst, was du gesehen hast. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns wirklich versetzt hast aus diesem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes deiner Liebe und dass wir da zu Hause sind. Oh, danke, Herr, nicht mehr diesem irdischen, sondern wir sind zu Hause im Himmel. Danke, weil wir Geist sind. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, ich spüre die Engel. Die Engel sind da auch. Halleluja. Und die zeilen zu und die teilen aus und die bringen in Ordnung. Die richten aus. Die räuchern. Unsere Gebete sind, steigen wie Wohlgeruch vor ihm aus, auf und auch unser Herz einfach, das ihm hingegeben ist, ist ein süßer Wohlgeruch für Gott. Ein hingegebenes Herz. Ein ausgegossenes Herz. Ein Herz, das ihm vertraut. Danach sucht der Herr Vater. Herr, und wir sagen dir, Herr, hier sind wir. Mit diesem hingegebenen Herzen. Mit dem Herzen, das dir vertraut. Das dir glaubt. Das nicht zweifelt, sondern dir glaubt vollkommen. Das in dir feststeht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Atme mal tief ein, diese Himmelsluft. Ganz weit. Mach dich ganz weit. Mach dich ganz weit. Ganz weit. Ganz weit. Jede Enge geht. Jede Enge geht. Weite. Weißt du, Gott ist Weite. Gott ist weit. Gott ist nicht eng. Gott ist nicht begrenzt. Gott ist nicht geizig. Sondern Gott ist weit und großzügig. Kreativ. Und das Gute ist seine Weite. Heißt nicht Abwesenheit von ihm, sondern er ist in aller Weite, ist er drin. Und seine Liebe ist in aller Weite. Danke. Danke, Jesus. Danke. Danke. Danke, ja, danke, dass da Heilung fließt. Weißt du, du darfst sein vor Gott. So wie er dich wunderbar gemacht hat. Und er möchte, dass du nicht auf dich schaust, sondern auf ihn. Halleluja, es heißt im Psalm, die auf ihn schauen, strahlen vor Freude. Die strahlen vor Freude, wenn du auf ihn schaust. Dann strahlst du vor Freude. Wenn du auf dich schaust, dann siehst du manchmal noch Sachen, die dir nicht gefallen. Aber du sollst gar nicht auf dich schauen, sondern auf ihn. Und er macht die Verwandlung. Halleluja, Herr, wir freuen uns in dir. freuen uns in dir. Unser Herz jubelt. Unser Herz jubelt, wenn es dich sieht. Wir jubeln. Juhu! Wuhu! Juhu! Das geht besser. Juhu! Wuhu! Das setzt frei! Hey, nochmal ein richtiger Jubler! Wuhu! Hey, ich will keine zuhenden Münder sehen. Jubel! Juhu! Schreien und die Wände und der Fußboden. Und das wollen wir nicht. Gott hat eine Armee von Söhnen, die gelernt haben zu jubeln und die nicht auf ihre Gefühle schauen oder was immer. Ja, ich sage nicht, dass immer alle Gefühle schlecht sind, aber die jubeln. Die jubeln, ich sage, das sprengt Ketten. Wenn du jubelst, sprengt es Ketten. Halleluja. Werden Ketten gesprengt, die der Feind dir so anlegen wollte. Und dann jubelst du und dann bist du frei. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist frei. Frei. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Dass wir frei sind, dass wir ein freies Leben führen. Kein eingeschränktes, unter der Macht der Finsternis und in der Knechtschaft, sondern in Freiheit. Halleluja. Sag mal, ich bin frei. Kein Knecht mehr, der unter dem Feind dient, sondern ein Sohn und ein Diener Gottes. Und ich lasse mich nicht unter ein Joch der Knechtschaft wieder spannen. Und jetzt nochmal ein Jubler. Juhu! Juhu! Das ist so wichtig, dass wir uns unsere Freiheit und Freimütigkeit und Kühnheit und Bewegungsradius nicht nehmen lassen, sondern frei sind. Halleluja. Frei leben, frei in unser Gedanken sind, da fängt's an. Frei sind. Jesus hat alles gemacht, damit wir frei sein können und ein freies Leben wie er führen. Weißt du, unser nicht nur Ziel, sondern unser Standard ist, jeden Tag so zu leben wie er. Ist dir das bewusst? Du lebst heute wieder wie er. Immer mehr. Immer mehr wie er. Halleluja. Oh, der Herr ist so gut. Halleluja. Und wir waren ja eben im Himmel. Das heißt, wir sind im Himmel. Ja? Wir gehen auch nicht mehr raus. Und ich möchte, dass du sagst, was du da gesehen hast. Du hast dich ja umgeschaut. Du kannst jetzt auch mal einen Blick noch werfen. Und dann möchte ich, was du gesehen hast oder was der Herr dir gesagt hat, was für uns alle wichtig ist. Halleluja. Und ich möchte gerne, dass auch mal die noch nie was gesagt haben, dass du dich traust und alle Schüchternheit überwindest und einfach sagst, was du gesehen hast. Also komm und teile es uns mit und sei ein Segen, dieser Segen, den Gott gemacht hat aus dir. Also ich habe gesehen, wie Jesus uns jedem Einzelnen so eine Krone auf den Kopf gesetzt hat. Das war so eine große, also so eine richtige Königskrone und die war innen so mit rotem Sand und das ist das Blut Jesu. Also und das steht eigentlich für die Autorität, die der Herr uns gegeben hat. Und das ist nicht die Autorität, die die Welt uns gibt, sondern das ist die Autorität aus dem Himmel, gereinigt durch das Blut Jesu. Stark! Amen. Schau mal, ob deine Krone gut sitzt. Halleluja. Was hast du gesehen? Komm und teile es uns mit. Sei ein Segen. Ich habe Geschenkverpackungen gesehen. Also nicht irgendwie so mini kleine Dinger, sondern so richtig schöne, große Geschenkverpackungen, wie man sich als Kind gern gewünscht hat, dass sowas unterm Tannenbaum gelegen wäre, so als Kind. So richtig schöne, mega Pakete, schön mit Schleifchen drumherum. Aber die sind nicht dazu da, dass sie da halt schön aussehen und rumstehen, sondern die sind dazu da, dass wir die abholen und also ja in Anspruch nehmen. Wie als Kind haben wir ja auch nicht nur das Ding angeguckt und gedacht, oh, ich hätte gern dieses schöne Mega-Geschenk, weil da ist bestimmt mein Playmobil-Piratenschiff drin oder was auch immer, meine Eisenbahn. Sondern als Kind hat einen ja eher die Eltern zurückhalten müssen, dass man nicht da vorschnell hinrennt, sondern auch, ja, wie es als Kind war, einfach wirklich das Nehmen. Und einfach nur nehmen. Einfach nur nehmen. Also nimm. Wir nehmen die Geschenke. Halleluja, danke Herr. Danke, Herr. Was hast du gesehen? Sag es uns. Ich habe eine Person gesehen, die so in der Herrlichkeit praktisch, das war alles weiß, die Person war auch weiß und ist so gelaufen praktisch. Das war, während wir gesungen haben mit dem Durchbruch. Der Durchbruch ist da. Und weil das alles so herrlich war, war das wie weißer Nebel. Also man hat nichts anderes gesehen als weiß. Aber die Person ist weitergelaufen. Ich habe gesehen, dass ein paar Meter weiter war dieser Nebel zu Ende und alles war ganz klar. Und das war der Moment und der Ort des Durchbruchs. Und ich habe den Eindruck, dass Gott so sagen möchte, dass wir einfach als Geheiligte einfach in der Herrlichkeit weitergehen sollen, weil der Durchbruch ist da. Amen. Halleluja. Halleluja. Was hast du gesehen? Ich habe einen goldenen Käfig gesehen und Gold steht ja für die Herrlichkeit. Und es ist eine Person, entweder hier oder im Livestream. Und du bist dir bewusst, dass du ein Träger der Herrlichkeit bist, dass du in der Herrlichkeit lebst, dass es dein Lebensraum ist. Aber du selber bist noch wie in einem Käfig eingefangen, entweder in deinen Gedanken oder in deinen Umständen und kommst da nicht raus. Und Jesus sagt zu dir, ich habe den Weg frei gemacht. Ich habe letztendlich, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich habe mit meinem Blut bezahlt, dass du wirklich frei bist. Und du kommst jetzt endlich aus dem Käfig heraus. Ich sage dir das jetzt zu im Namen Jesu. Denn die Tür ist offen. Die Tür ist offen, sie ist gar nicht zu. Müssen nur rauskommen. Halleluja. Also sag mal, ich gehe raus, wo ich noch in irgendeinem Käfig drin war. Halleluja. Und jetzt? Juhu! Amen! Juhu! Halleluja, was Mächtiges aus den Söhnen herauskommt, ist stark, ja, Halleluja. Und wir könnten den ganzen Abend weitermachen, ich warte einfach so lange, bis jeder was hier gesagt hat. Aber wir wollen auch das Wort hören, Halleluja. Und Astrid fängt an, stark. Amen, gib dir mal einen Applaus. Gut hier. Fühlst du dich wohl? Das ist so wunderbar, wo die Gegenwart Gottes ist. Und da ist seine Ruhe und sein Frieden. Weißt du, aber das ist nicht so was, was uns betäubt oder müde macht, sondern seine Gegenwart macht uns lebendig. Weißt du, er ist das Leben und er ist das Leben in Fülle und Überfluss. Und sein Leben macht uns lebendig. Weil er ist ein Lebendiger. lebendig machender Geist. Unser Gott macht lebendig. Weißt du, du bist voller Leben. Du bist voller Leben. Du bist jung, dynamisch, fit und aktiv. Und es ist unabhängig, wie alt oder wie jung du bist im Natürlichen. Wir haben ein übernatürliches Leben bekommen. Weißt du, das ist das Erlösungswerk von Jesus, dass wir in diesem übernatürlichen Leben leben können. Jeden Tag, jede Stunde und ich sag dir was, sogar auch in jeder Sekunde. Und ich bin entschieden, weißt du, ich bin entschieden, dieses Leben hier auf der Erde in vollem Ausmaß zu ergreifen. Weißt du, ich glaube, jeder von uns hat schon das Leben ergriffen. Aber da gibt es immer noch mehr. Da geht es immer noch weiter. Bei uns geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weißt du, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oh. Hinein in neue Tiefen unseres Herrn. Hinein in neue Tiefen seiner Gegenwart. Oh, das ist so gut. Seine Gegenwart ist alles, was wir brauchen. Weißt du, der natürliche Mensch denkt, er braucht immer so viel. Er braucht dies, er braucht das und er braucht jenes, um glücklich zu sein. Aber ich sag dir, das ist alles nichts wert. Alles, was es in dieser Welt gibt, ist nichts wert gegenüber der Gegenwart Gottes. Weil in seiner Gegenwart, da geht's uns gut. Da wissen wir, alles ist gut. Da gibt's keine Sorgen, da gibt's keine Gedanken, sondern da gibt's nur, in Anführungszeichen, die Gegenwart Gottes. Da gibt's nur ihn. Nur ihn. Und alles, was wir brauchen, ist er. Ohne ihn können wir nicht sein. Ohne ihn kannst du nicht mehr sein. Weißt du, wir haben schon zu sehr seine Gegenwart geschmeckt. Und wir wollen nichts anderes mehr. Wir wollen uns nicht mehr zufrieden geben mit etwas, was außerhalb von unserem Herrn ist. Wir wollen uns nicht mehr zufrieden geben, vielleicht nur ein bisschen weniger uns sorgen zu müssen, ein bisschen weniger denken zu müssen. Weißt du, Jesu Erlösungswerk war vollständig. Es ist vollkommen. Und er hat uns vollkommene Freiheit von Gedanken geschenkt. Vollkommene Freiheit von Sorgen. Weil er für uns sorgt. Weißt du, er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Und er zeigt uns das noch in einer ganz neue, tiefere Dimension, wie er für uns sorgen möchte, wie er für dich sorgen möchte. Und er sagt dir heute Abend, komm her, mein Schatz, lass einfach los. Lass einfach los von dem, was dich noch bedrängen will, von dem, was dich noch beschäftigen will. Beschäftige dich mit mir. Hallihallo, beschäftige dich mit mir. Unser Herr will, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass wir uns um ihn drehen und nicht, dass wir uns um uns drehen. Weißt du, weil dieses Drehen um uns, ich glaube, das hat jeder schon erlebt und schon durchgemacht in seinem Leben, das ist nicht so der Burner. Aber das Coolste und das Beste und das Erfüllendste und das Schönste, das ist, wenn wir uns um unseren Herrn drehen. Wenn er unser Mittelpunkt ist. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir mit ihm reden, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wenn wir ihn fragen in allem, wo wir Hilfe brauchen. Wenn wir ihn bitten. Weißt du, da freut sich dein Herr und dein Gott. Er will mit dir reden. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will mit dir sprechen. Er will von dir gefragt werden. Er will deine Stimme hören, weil er liebt deine Stimme. Er liebt es, wenn du Fragen hast an ihn. Er liebt es, wenn du Gemeinschaft hast mit ihm. Weißt du, er liebt es. Er ist verliebt in dich. Du bist sein Augapfel. Ja, du bist sein Liebling. Und er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und er will nicht, dass du dich um Sorgen drehst. Dass du nicht schlafen kannst, weil du keinen Ausweg weißt. Sondern er will, dass du in seiner Gegenwart lebst, dass du auf ihn schaust. Er hat dir sein Wort gegeben. Jesus ist das Wort und er hat dir sein Wort gegeben. Und dieses Wort hat die Antwort für dich. In diesem Wort ist die Antwort. Weißt du, nicht in unserem Verstand, der sich dreht und dreht und keine Lösung findet, sondern die Antwort ist im Wort. Die Antwort ist in Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir immer tiefer und immer mehr verstehen, dass er alles ist, was wir brauchen. Dass wir nichts anderes brauchen, sondern wir brauchen ihn. Wir brauchen sein Wort. Wir brauchen seine Gegenwart. Ihn. Weißt du, es ist alles, alles, was wir brauchen, ist er. So viele Dinge lösen sich, wenn wir ihn anschauen. Viele Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten, Kabeleien, Wut, Zorn, Hass, alles löst sich auf, wenn wir uns um ihn drehen, ihn anschauen. Weißt du, diese Kleinigkeiten, die uns ärgern möchten, die uns gegen unseren Nächsten aufbringen wollen, alles geht, wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns um ihn drehen. Er ist es, weißt du, erstes, er ist da. Er ist hier. Spürst du seine Gegenwart heute Abend? Er ist da und er möchte dir dienen. Er kommt heute Abend zu jedem von euch und Jesus dient dir. Er nimmt dir Gedanken weg, wo Gedanken sind, wo Dinge sind, die dich quälen. Er nimmt sie weg, wo Probleme sind. Er will sie lösen, wo Umstände sind. Er will sie lösen. Wo Schmerzen sind, er will sie wegnehmen. Wo Krankheit ist, er will sie wegnehmen. Wo Schwäche ist, soll Kraft hinkommen. Weißt du, unser Herr hat alle Kraft, er hat alle Kraft, um dir zu helfen. Er ist kein schwacher Gott, er ist auch nicht tot. Weißt du, Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt. Und er ist deine Lösung, er ist deine Erlösung. Er hat die Lösung für alles, was du brauchst. Für alles, hörst du, für alles, für alles, für alles, für alles, für alles, weißt du, für alles. Und ich sag dir heute, sieh ihn nicht zu gering an. Glaub nicht, dass er unfähig ist, irgendwas in deinem Leben nicht zu lösen, nicht in Ordnung zu bringen. Das Einzige, was du tun sollst, ja tun musst, ihn an allererste Stelle in deinem Leben setzen. Du drehst dich um ihn und er kümmert sich um dich. Amen. Amen. Yes. Woo. Yes, yes, Amen. So ist es. Weißt du, Gott kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich. Wusstest du das? Ja. Also Gott will nur dein Bestes. Und es ist wirklich so, als die Astrid gerade gesprochen hat, ich hätte einfach ein Bild dazu. Weißt du, wenn du dir unser Sonnensystem anschaust, ja, und weißt du, früher haben sie gedacht, alles dreht sich um die Erde. Aber wenn du halt das von diesem Stand aus betrachtest, dann wird es wahnsinnig schwierig, das Sonnensystem zu verstehen. Ja? Weißt du, dann siehst du irgendwie die Sonne und die Erde dreht sich in sich selber und du siehst die anderen Planeten und weißt du, das wird einfach nie rund. Das wird nie rund. Ja? Also auf einmal steht der Planet da, der Pluto ist da oder wie auch immer. Ja? Keine Ahnung, aber immer wenn du versuchst, es von der Erde aus zu betrachten, dann ist es völlig chaotisch. Aber in dem Moment, wo du verstehst, dass das Zentrum des Sonnensystems die Sonne ist, also wenn du verstehst, dass Gott das Zentrum unseres Lebens ist, weißt du, ab dem Moment macht auf einmal alles Sinn. Ja? Weißt du, dann weißt du, ach ja, der kreist so um die Sonne, es kreist so um die Sonne und so weiter und so fort. Ja? Dann macht es einfach Sinn. Ja? Also machst du es einfach Sinn, dann kannst du das nachvollziehen, wo welche Bahnen laufen, ja, in welchem Rhythmus. Ja? Auf einmal macht es alles Sinn. Und genauso ist es in unserem Leben mit Gott, wenn wir ich-bezogen sind, ja, oder wenn wir einfach denken, ja, eben so wie es die Astrid gesagt hat, wenn du dich um dich selber drehst, ja, dann ist alles irrsinnig kompliziert. Aber wenn du verstehst, dass Gott dein Mittelpunkt ist, ja, und wenn du auf ihn schaust, wenn du dich wirklich an ihm ausrichtest, ja, oder ausrichten lässt, weil letztlich ist einfach diese Hingabe. Ja, diese Hingabe, dass du dich deinem himmlischen Vater hingibst und sagst, Herr, mach du es mit mir. Mach du es mit mir, ich kann es nicht. Ja? Mach du es mit mir. Und er beginnt einfach, dich zu verwandeln. Er beginnt, dich zu verändern. Ja? Er braucht eben deine Zustimmung. Er braucht deine Herzenshingabe. Ja? Deine Herzenshingabe. Ja? Er braucht... Weißt du, ich meine, du kannst noch so tolle Worte machen und das 50.000 Mal und was weiß ich wie oft am Tag sagen, aber... Wenn du nie einfach diesen Schritt vom Herzen machst, dann wirst du einfach auch nicht viel Veränderung erleben, sondern Gott ist wirklich interessiert an deinem Herzen. Gott ist interessiert, dass du wirklich diese Herzensverbindung mit ihm eingehst. Er ist daran interessiert, wirklich eins zu werden, ja, eins zu werden mit dir, dass sich dein Herzschlag mit seinem Herzschlag synchronisiert, ja, dass wir eins sind mit ihm. Ja, weil im Geist sind wir das, ja, durch Jesus sind wir eins mit dem Vater, ja, eins gemacht mit dem Vater, ja, wir sind hochversetzt, ja, wir sitzen mit ihm zur Rechten des Vaters, ja, und können wirklich aus diesem Bereich raus schöpfen, können wirklich aus diesem Bereich raus ziehen und das ist wirklich eben dieses Leben, wo du merkst, die Dinge werden einfach. Ja, weil wenn du daraus lebst, dann machst du eben nicht den, ich nenne es jetzt mal Fehler, ja, dass du in deinem Verstand alles durchgrübelst und durchdenkst und hier und du schreibst hier 17.000 Optionen auf, wie das sein könnte und was da sein könnte und morgen, oh, und das habe ich auch nicht bedacht, ja, wenn, was wäre, wenn, ja, sondern du gehst die Dinge einfach an im Vertrauen und dann merkst du, wie Gott dir wirklich Inspiration gibt und wie Gott dir Lösungen gibt. Ja? Und weißt du, ich sag das, ich bin selber immer wieder begeistert, wenn mir einfach sowas kommt, ja? Weil du bist völlig überrascht. Es kommt aus dem Nichts. Es kommt aus dem Nichts, weißt du, vielleicht für eine Situation, wo du dir Wochen oder Tage zuvor irgendwie noch total gegrübelt hast, ja? Und du hast es abgelegt und auf einmal kommt aus dem Nichts die Lösung. Ja? Und ja, so. Weißt du, so arbeitet Gott mit uns, ja? Ich meine, es heißt ja auch, werft eure Sorgen auf ihn, weil wenn wir es ihm abgeben, dann kann er sich drum kümmern, ja? Und dann gibt er uns die Dinge und er gibt es uns immer zur richtigen Zeit, ja? Ja, ich meine, Gott gibt dir die Dinge immer, wenn die richtige Zeit halt dran ist, ja? Und nicht, wenn du denkst, jetzt wäre es aber soweit, Herr, jetzt, ja? Weißt du, ja, die Seele ist einfach manchmal ungeduldig, aber sie muss einfach Geduld lernen. Ja, weißt du, es tut deiner Seele gut, wenn sie Geduld lernt. Ja, wenn Gott gibt's eben immer zur richtigen Zeit. Ja, und weißt du, das ist unser Leben. Wir leben einfach aus dieser Beziehung mit ihm heraus. Ja, und wir sind ausgerichtet auf ihn. Ja, weißt du, wir leben nicht wie die Welt. Ja, mal ich meine, das ist die Welt, was du in der Welt bekommst, weißt du, da ist heute Morgen, heute das interessant, morgen ist was anderes interessant und übermorgen interessiert das, was heute und gestern war, sowieso schon überhaupt gar niemand mehr, ja. Und weißt du, in zwei Wochen geht es wieder von vorne los, ja. Ja, tatsächlich, ich meine, warum beschäftigen wir uns dann einfach nicht mit den Dingen, wo wir wissen, die sind für die Ewigkeit, ja? Warum beschäftigen wir uns dann nicht umso mehr mit dem Wort Gottes, ja? Warum beschäftigen wir uns nicht umso mehr einfach mit seinem Geist, ja? Warum haben wir nicht umso mehr Gemeinschaft mit ihm, wenn wir wissen, was für das ist, das, was in alle Ewigkeit gültig ist? Das ist das, was wirklich hier auf der Erde für uns schon erlebbar, ergreifbar ist, aber das ist genau das, was in der Ewigkeit fortbesteht, ja, und zwar bis in alle Ewigkeit, ja. Ich merke auch immer wieder, du fällst einfach leicht, kommst du immer irgendwie manchmal in so eine Schiene halt wieder rein, dieses irdische, natürliche, bist mit irgendwas beschäftigt und mit hier und das und jenes, ja, aber ich glaube, wir sollten uns halt immer wieder mal richtig bewusst machen, wo geht denn die Reise hin? Ja, also wo geht denn die Reise hin? Ja, ich meine, unser Ziel ist es wirklich, die Ewigkeit im Himmel zu verbringen. Ja, und unser Ziel ist es auch, so viele Leute dahin mitzunehmen, wie nur geht. Ja, und weißt du, und du kannst dich natürlich mit allem Möglichen beschäftigen. Auch, keine Ahnung, wenn du vielleicht Hobbys hast, weißt du, Gott hat nichts gegen Hobbys, aber weißt du, ich meine, idealerweise machst du in deiner Freizeit auch irgendwas, was dem Reich Gottes dient. Ja. Ja, also ich meine, keine Verdammnis, wenn es jetzt bei dir vielleicht gerade nur irgendwas anders ist, aber, aber vielleicht will Gott es ja auch verändern, ja. Ja, weißt du, oder weißt du, wenn du mit deiner Familie zusammen bist oder Arbeitskollegen oder Freunden, weißt du, unser Ziel sollte immer sein, weißt du, ich meine, wir haben das Ziel, die Ewigkeit, ja. Und wenn du dich mit Freunden, mit Bekannten triffst, die Jesus noch nicht kennen, weißt du, dann sollte unser Ziel sein, dass sie Jesus kennenlernen, weißt du, und den Weg zu ihm finden und gemeinsam mit dir die Ewigkeit verbringen. Ja, weißt du, lass uns wirklich immer wieder diesen Fokus neu, weißt du, ausrichten, einfach an diesem Fokus der Ewigkeit, ja, an diesem Fokus, dass wir gemacht sind für die Ewigkeit. Ja, und ja, also dann werden ganz automatisch viele Dinge völlig uninteressant. Ja. Ja, was dir heute auf Social Media angeboten wird, hat keinen Bestand im Himmel. Ja. Also ganz, ganz, ganz wenig da davon, sage ich jetzt mal. Ja. Klar. Ja, klar, Christengemeinden sind natürlich da auch vertreten und nutzen das. Und das ist super, das machen wir auch. Ja. Aber weißt du, lass dich nicht umhertreiben von diesen Dingen, sondern sei wirklich ausgerichtet. Ja? Sei wirklich ausgerichtet. Beschäftige mich mit dem, wo du weißt, das hat in Ewigkeit Bestand. Ja? Das ist das Wort Gottes, was ist Gemeinschaft mit deinem Vater zu haben. Das ist Gemeinschaft auch untereinander zu haben. Ja? Geistliche Gemeinschaft untereinander zu haben. Weißt du, das bringt einfach Leben hervor. Ja? Das bringt Leben hervor. Und dann, weißt du, über das Leben ist ja das, was aus uns rauskommt, ja? Weißt du, wenn wir hier Gemeinschaft haben, weißt du, und Gott wirklich groß machen hier, ja? Weißt du, dann tanken wir auf, ja? Dann werden wir wieder voll, um das Leben wieder weiterzugeben, ja? Und ich meine, das ist ja wirklich das, wonach sich alle sehen, ja? Ich meine, draußen in der Welt besuchen sie irgendwelche Seminare oder machen Yoga oder irgendwas, weißt du, um runterzukommen, ja. Weißt du, der Friede Gottes können wir anzapfen, ja. Weißt du, Friede Gottes ist in dem Moment da, wo du ihn brauchst, ja. Und die Freude Gottes ist auch da, wenn du sie brauchst, ja. Pastor hat es schon lange nicht mehr erwähnt, diese Lachseminare, die es gibt, ja. Ja, es ist die Leute in der Welt, sie versuchen es mit allen Mitteln, aber weißt du, wir haben das Echte. Wir haben das Echte, ja. Und wir sind hier gesetzt, um dieses Echte den Menschen in der Welt draußen wirklich weiterzugeben, ihnen zu bringen, ja. Also lasst uns das tun. Lasst uns wirklich, wenn wir hier gemeinsam sind, lasst uns wirklich auftanken, ja. Lasst uns wirklich immer neu voll werden, ja. Man, du kannst dich auch zu Hause füllen, aber lasst uns wirklich diese Zeit nutzen, um voll zu werden und es hinauszubringen in die Welt. Amen. Yeah. Erst der Tobi, dann der Tobi. Genau. Ah. Gestern habe ich mir einen Schaukelstuhl gekauft. Also das war jetzt nicht das Wort zum Sonntag, sondern der Hintergrund war der, dass es mich wirklich angesprochen hat, irgendwie jetzt wirklich mal viel mehr Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ja, wie im Schaukelstuhl, es kommt noch. Genau, weil, was auch Tobi gerade gesagt hat, um was geht es denn eigentlich? Und ich habe jetzt bald sehr, sehr viel Urlaub, fast einen Monat. Und ja gut, dafür dürfte ich im Frühjahr, Sommer nicht. Genau. Ja, und dann habe ich mir das vorgestellt, einfach vor meinem geistigen Auge. Ich werde sehr viel Zeit mit Jesus verbringen in dieser Zeit. Das habe ich mir vorgenommen, weil wirklich alles andere bringt es ja nicht. Und dann habe ich mich gesehen, wie ich das so mache. Das heißt, ich liege in meinem Bett, ich nehme die Bibel und 2 Minuten später bin ich eingeschlafen. Also habe ich dann gesagt, okay, ich kaufe jetzt einen Schaukelstuhl, ich muss in Bewegung bleiben. Das wird jetzt mein Gebetsstuhl. Ja, genau. Ja, also ich wollte mal fragen, wie viele von euch haben sich bekehrt und taufen lassen? Genau, ich auch. So. Und das ist mir heute so bewusst geworden, was wir da eigentlich gemacht haben, und zwar freiwillig und ganz bewusst, ist unser Leben in den Tod zu geben. Freiwillig unser Leben in den Tod zu geben, in den Tod Jesu. Und natürlich auch im Glauben und Vertrauen, dass wir neues Leben empfangen. Und ich weiß nicht, kennt ihr irgendeinen Toten, der die ganze Zeit sich um sich selber dreht oder die ganze Zeit mosert oder sagt, das Manna schmeckt mir nicht oder wie auch wie? ja, irgendwie, ja, wenn wir jetzt mal wirklich uns bewusst machen, und die Bibel sagt ja auch, wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, gut, genau. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, wird es verlieren. Wer es verliert, um meines Namens willen, wird es gewinnen. So. Und dazu gehören natürlich Glauben und Vertrauen, aber das können wir uns ja leisten. So. Und ja. Und deswegen finde ich es eigentlich am sinnvollsten, wirklich, wenn man sich leben lässt und natürlich alle Dinge erbittet oder abgibt oder loslässt. Aber sich ansonsten wirklich ausrichtet auf Jesus und auf den Weg. Weil das, so viel Zeit haben wir wirklich nicht hier auf Erden. Das müssen wir auch mal sehen. Und wenn wir die damit verbringen, so wie mir es teilweise auch passiert, mit viel Glotze und Social Media und was weiß ich was, oder Nachdenken, ist es wirklich verschwendete Zeit. Georg hat ja vorher auch gesagt oder uns erinnert, kauft die Zeit aus. Das ist böse Zeit. Ja, ich will das aber nicht so finster daher predigen. Weil eigentlich ist der Weg ja wirklich gut. Also jedes Mal, wenn wir uns auf den Weg machen oder auf dem Weg bleiben, das bereut man ja nicht, oder? Wenn wir herkommen, bereut man nicht. Wenn man sonntags herkommt, bereut man nicht. Wenn man stille Zeit hat, bereut man nicht. Ja, wir müssen uns einfach bewusster sein, finde ich. Und bewusst sein. Und ja, und ich denke, in dem Loslassen und in dem bewusst abgeben, auch die eigenen Wünsche und Pläne. Also erstmal, ist Gott möchte ja schon, dass wir Wünsche und Pläne haben, aber also bei mir war es dann irgendwann mal so, dass ich gerade in den Bereichen, wo ich irgendwie nicht wusste, ob es das Richtige ist oder was ich eigentlich will, dann habe ich gesagt, okay, du hast ja auch gesagt, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Und dann möchte ich gerne ins Herz gepflanzt bekommen, was er will. Also, dass ich Freude, Interesse und so weiter habe für die Dinge, die er möchte. Also praktisch übernommen sein in dem Bereich. Genau. Das ist eigentlich viel einfacher, wie zu grübeln oder zu hirnen oder Pro- und Kontralisten zu erstellen oder sonst irgendwas. Genau. Und ja. Ich habe es nämlich mal zum Pastor Georg gesagt, wenn man sich leben lässt, ist eigentlich ganz angenehm. Ja, ist viel einfacher. Und ja, da möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir einfach sagen, okay, jetzt mal nochmal aufs Neue. Ich gebe mich jetzt einfach hin, ich lasse mich leben, ich suche deine Gegenwart und habe das Vertrauen und die Erwartung, dass ich daran, also dabei praktisch erkenne, wer ich bin und zu was du mich geschaffen hast und was dein vollkommener Wille und Plan ist. Genau. Ja. Amen. Amen. Ja, der Tobias hat seinen Schaukelstuhl und ich habe meinen Gebetsteppich. Tatsächlich. Ja, ich verbringe sehr viel und sehr gern Zeit auf dem Boden und da ist es einfach in der Kellergeschosswohnung angenehmer auf einem Teppich. Ja, und das ist einfach mein Platz, wo ich einfach Jesus begegne, wo ich einfach sitzen kann, wo ich eine Bibel lese, wo ich Bibelstellen meditiere, wo ich einfach Zeit mit ihm verbringe. Und ich habe das einfach erst vor einem Jahr tatsächlich gelernt, oder eineinhalb Jahre ist es jetzt ja, dass es einfach das Wertvollste ist, was wir haben, dass wir wirklich ihn erkennen können von Angesicht zu Angesicht, dass wir ihm begegnen können, dass er zu uns spricht, dass wir sein Angesicht sehen, dass wir, ja, dass er einfach uns begegnet. Und ich habe einfach festgestellt, du kannst wirklich Christ sein ohne diese Intimität. Du kannst auch guter Christ sein ohne diese Intimität. Du kannst Sachen machen, du kannst Gläubigehäuser leiten, du kannst Lobpreis machen, du kannst predigen, du kannst alles ohne diese Intimität. Weil Gott segnet schon das, was du tust, weil du hast dich für ihn entschieden, du gehst den Weg für ihn und mit ihm und er segnet es schon, aber er sehnt sich danach mehr. Er will uns einfach wirklich im Herzen begegnen, er will uns begegnen. Und es ist nur eben in diesem ruhigen, stillen Ort da möglich. Bei mir auf dem Teppich, beim Tobias im Schaukelstuhl. Und es, ja, da gab es diesen Punkt, wo es mir einfach, und ja, da kam die Erkenntnis, dass, und mir hat es so leid getan, dass ich so viel für Jesus irgendwie gemacht habe, geackert habe und den Dienst und das habe ich gemacht und das habe ich gemacht, aber ich habe nichts mit ihm gemacht. Und es ist so schrecklich irgendwie gewesen und mich hat es so leid getan. Ich musste so weinen, ich war so entsetzt über mich selber, weil ich einfach wirklich ohne ihn das gemacht habe. Und er hat mich so vermisst in der Zeit. Er hat schon so lange warten müssen, dass ich zu ihm komme. Und dann habe mich für ihn entschieden, aber dann war ich trotzdem irgendwie nicht an seinem Herzen. Und ja, er wünscht sich so sehr, dass wir alle wirklich an sein Herz gehen. Er wünscht sich das, dass wir wirklich uns die Zeit aussondern und uns hinsetzen und auf ihn schauen, mit ihm Zeit verbringen. Und er zeigt uns coole Sachen. Du kannst wirklich alles mit Jesus machen im Geist. Und da gibt es, ja, also irgendwie die Szenarien sind immer anders. Manchmal treffe ich mich in Badeklamotten an einem Wasserfall und wir sitzen da und das Wasser ist warm und wir verbringen Zeit und reden miteinander. Manchmal wir waren auch schon auf dem Segelboot und so. Also es gibt alles Mögliche. Also, und Jesus will einfach die Zeit mit uns teilen und da einfach auch Erkenntnisse schenken und Sachen erklären. Und ja, wenn es dir vielleicht auch so geht wie mir, wenn du wirklich sagst, okay, ich will das auch haben. Also bei mir war es früher so, ich habe die Augen geschlossen in meiner stillen Zeit und das war irgendwie nur Nebel. Das war dieser Nebel, den vorhin einer gesehen hat. Wirklich, es ist nichts passiert und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr morgens. Dann war ich froh und habe immer auf die Uhr geguckt, dachte immer, okay, das 10 Minuten finde ich ist gut. Wenn du 40 Stunden arbeitest, dann ist 10 Minuten gut, wenn du morgens stille Zeit machst. Weil einfach immer Nebel war irgendwie, wenn ich meine Augen zugemacht habe. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten, wenn du sagst, okay, irgendwie läuft es bei mir auch nicht so recht. Ich gucke auch immer auf die Uhr jede Minute und ich warte darauf, dass meine stille Zeit endlich zu Ende ist. Ja, so war es halt leider. Ja, ich möchte einfach, wenn es dich auch betrifft, dann will ich einfach kurz für dich beten, wenn du möchtest. Und sag, ja, Jesus, ich bitte dich wirklich, dass du meinen Geschwistern begegnest. Und ich sage jetzt, dass jeder Nebel sich jetzt lüften muss in Jesu mächtigem Namen. Und ich spreche jetzt, dass Klarheit kommt in die Gedanken. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du alles aus dem Weg räumst, was meine Geschwister davon abhält, wirklich intime Zeit mit Jesus zu verbringen. Danke, Herr, dass wirklich heute ein Durchbruch stattfindet, dass jetzt wirklich ja, Klarheit kommt und dass sie klare Sicht in die Herrlichkeit haben, klare Sicht in den Himmel und klare Sicht zu dir, Jesus. Danke, Herr, für neue Ebenen der Intimität. Und ich möchte auch für die beten, die dich schon sehen, Herr. Ich bitte dich, dass du ihnen noch mehr zu sehen gibst, dass sie dich noch mehr erkennen, dass sie deine Güte mehr erkennen, deine Liebe, deine Hingabe, Herr. Danke, Jesus, dass du jeden, der meine Stimme hört, tief berührst. Danke, Jesus. Halleluja für eine Veränderung. Danke, Herr. Amen. Ja, und es ist auch so, ich habe dann morgens auch, ich habe es dem Pastor Georg mal gesagt und er hat gesagt, ja, und irgendwie läuft es morgens auch nicht. Manchmal komme ich einfach schon in diesen Ort und manchmal halt auch nicht. Und dann hat er mich gefragt, ja, was machst du morgens? Und ich so, ja, ich mache mein Handy an und dann gucke ich mal, was auf Instagram geht und dann gucke ich, was auf Facebook geht und dann gucke ich halt, was in meinen E-Mails so passiert ist und dann vielleicht noch ein bisschen Bildzeitung und dann hast du halt... Ja, und dann ist halt voll oben schon. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, wenn du morgens deine Zeit mit Gott verbringen möchtest, dann lass vielleicht das Handy erstmal zur Seite. Guck nicht deine E-Mails durch, guck nicht deine WhatsApp-Nachrichten durch, weil auch wenn sie vielleicht gar nicht schlimm sind oder so, trotzdem hast du schon Input da oben. Dann denkst du so, ah ja, stimmt, das muss ich noch machen. Ah ja, die Frage, ah ja, okay, wie kann ich dem antworten oder so. Lass es einfach. Und irgendwie morgens ist dein Hirn nämlich irgendwie leer und dann kannst du auch ganz, ganz unbefleckt quasi reingehen und ich dachte, dass die Gedanken dich quasi schon irgendwie sich so um dich drehen. Genau, das wollte ich heute einfach euch mit auf den Weg gehen. Amen. Ja, diese besondere Intimität, die ist wirklich was ganz Besonderes und wir sehen es ja auch schon im Alten Testament selber, bei Einzelnen und im Neuen Testament bei mehreren. Interessanterweise, das ist mir heute so durch den Kopf gegangen, waren es immer wieder diese Marias, die Jesus in einer besonderen Weise begegnet sind. Also ich könnte mir jetzt, ist ja die Vorweihnachtszeit und da, kann man sich vielleicht vorstellen, es heißt ja, als die Zeit erfüllt war. Und ich habe mich gefragt, ja, was war denn erfüllt? Und ich glaube, das ist jetzt meine Meinung, dass vielleicht Gott diese eine Maria gefunden hat, die von ihrem ganzen Mindset, sagen wir auf Neudeutsch, Mindset, so ausgerichtet war auf Gott. Auf Jesus. Jesus kannte sie ja noch nicht, aber von ihrem Herzen her diese Haltung hatte, dass sie einfach empfänglich war, also im wahrsten Sinn des Wortes empfänglich war für den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das auch für uns ein entscheidender Punkt ist. Und bei uns war es ja auch so, als die Zeit erfüllt war, sind wir Jesus begegnet. Und wurden erfüllt. Und wir werden immer mehr erfüllt. Und die anderen Marias, da war es im Prinzip genauso. Diese Haltung, dass ich verwechsel das auch immer durcheinander, die Marias. Die eine ist auf jeden Fall als Erste an das Grab gegangen und ist Jesus begegnet, dem Auferstandenen begegnet. Und er hat sie mit Maria angesprochen. Sie hat ihn erst gar nicht erkannt. So geht es ja uns auch oftmals, dass wir Jesus eigentlich in unserem Leben oft gar nicht erkennen, wenn er auftaucht. Aber irgendwann, wenn wir dann auf ihn zugehen, dann gibt er sich zum Erkennen. Oder dann auch die eine Szene, wo Maria und Martha mit Jesus waren und die Maria hat wieder zu Füßen Jesu gesessen, hat eben nichts, in Anführungsstrichen, nichts gemacht. Und das ist genau der Punkt, jetzt anschließend, genau das, was Sabrina gesagt hat, morgens hergehen und eben nichts machen. Und das fällt uns ja manchmal schwer, weil wenn du nichts machst, ja, das geht ja eigentlich nichts machen. Das ist mir so immer wieder mal durch den Kopf gegangen, dieses sich hingeben, ausliefern. Dann ist mir noch eins so in Sinn gekommen, dass es ja nicht nur jetzt diese Maria war, die, wo der Heilige Geist dann gekommen ist und die dann Jesus geboren hat, sondern es passiert ja bei jedem von uns, wenn wir vom Heiligen Geist berührt werden, dann entsteht diese Präsenz Gottes in uns. Damals im Alten Testament war das ja auch irgendwo bei König David so. Er ist in seinem Herzen auch Gott begegnet. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und ist auch irgendwo, in Anführungsstrichen, schwanger geworden. Mit was ist er schwanger geworden? Was war denn der Höhepunkt? Na, der Höhepunkt war genau das, dass er diese Bundeslade wieder an ihren ursprünglichen Ort hingebracht hat, wo sie hingehört hat, nach Jerusalem. Und bei uns ist es so, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, ist in uns, die wohnt, Gott wohnt in Form vom Heiligen Geist in uns selbst. Damals war das halt sinnbildlich, auch symbolisch, diese Bundeslade war tatsächlich dann dort und die Anbetung konnte stattfinden, die vorher über lange, lange Zeit eben nicht stattgefunden hat. Und Anbetung und diese Berührung mit dem Heiligen Geist, die hängt einfach unmittelbar zusammen. Also König David, der hat es irgendwo verstanden, kapiert, wurde vom Heiligen Geist geführt, ohne dass er das richtig wusste. Er hat sich da geführt, gefühlt, er hat gewusst, diese Bundeslade gehört dort an diesen Ort zur Anbetung. Und der Weg, ihr wisst, kennt ja die Geschichte, der Weg war immer irgendwo ein bisschen schwierig, es hat Schwierigkeiten gegeben auf diesem Weg, aber schließlich hat es funktioniert. Und nicht jeder hat es verstanden, dass die Bundeslade dorthin sollte und dass das eigentlich das größte Ereignis war, was im Leben vom König David stattgefunden hat. Die Bundeslade dort, für jeden dann zugänglich, für jeden sichtbar, das gab es vorher so noch gar nie. Und es war ein Vorgriff auf das Neue Testament, dass Jesus tatsächlich den Weg freigemacht für uns, den Weg freigemacht hat. Und so war es bei König David auch. Er hat durch das Blut von den Tieren, was anders gab es ja damals nicht, hat sozusagen den Weg dann freigemacht, dass diese Bundeslade dort an ihren Bestimmungsort kommt. Und Jesus hat durch sein Blut diesen Weg freigemacht. Der Weg, den er gegangen ist und wo er geführt wurde nach Golgatha, auf diesen Berg, dieser Weg wurde von seinem Blut für uns freigemacht. Und so können wir jetzt in diese Anbetung reingehen. Das ist das eigentliche Ziel. Das war damals das Ziel bei König David und das ist bei uns das Ziel, wenn wir morgens oder wann auch immer diese Zeit haben, muss auch nicht lang sein, aber diese Zeit haben, um diese Anbetung zu machen. Anbetung ist nicht bloß singen, musizieren oder sonst was, hilft natürlich auch sehr, aber die Anbetung ist eher die kommt aus einer Haltung raus. Und diese Haltung, die müssen wir einnehmen und viele nehmen diese Haltung nicht ein. Wenn ich das so was sehe manchmal, wie, habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja. Es gab eine interessante, es gab eine interessante Begebenheit, wo Paulus dann seine Reisen gemacht hat und kam dann an einen Königshof, da gab es einen Okkultisten, einen Zauberer, was auch immer das dann war, der Elimas, der hat gesehen, wow, der Paulus, heilt, da finden Heilungen statt, da finden Befreiungen statt. Das ist ja in Anführungsstrichen ein besserer Zauber, wie ich ihn machen kann. Und ist dann zum Paulus hingegangen und hat gesagt, hey, also in meinen Worten jetzt gesagt, du hast da einen ganz tollen Zauber drauf. Also was du da drauf hast, wie viel kostet es, dass ich das auch so quasi in mein Repertoire aufnehmen kann? Ja, also einfach einen besseren Zauber. Und ich meine, dass es heute auch noch so Leute gibt, die einfach sehen, okay, ich sag's mal jetzt hier, boah, Glory Life, da finden Wunder statt, da finden Heilungen statt, ganz toll. Und was der Pastor Georg da tut, boah, ganz toll. Da möchte ich auch was haben. So. Und das ist jetzt praktisch diese andere Haltung, diese andere Art von Christsein. Das, so kann man leben, so kann man machen, so kann man, solange es einem gut geht, kann man auch so ganz gut leben. Aber du begegnest mit dieser Haltung nicht Jesus. Du kannst Jesus nicht begegnen. Das ist eine Frage der Perspektive, des Fokus, den jemand hat. Hast du den Fokus auf die Welt, auf die Umgebung, auf irgendwelche Wunder? Oder hast du den Fokus auf Jesus? Und wenn du Jesus hast, ja, dann hast du alles. Dann brauchst du nichts mehr. Dann hast du wirklich alles. Im Namen Jesu, so ist es. Amen. Halleluja. Ja, es geht um unsere Anbetung, es geht um unser Herz. Wie ist unser Herz eingetuned? Wie ist dein Herz eingetuned? Und ja, ich denke, also es ist absolut wichtig, dass wir diese Zeit morgens haben. Und morgens ist wirklich der beste Start in den Tag, einfach diese Zeit mit ihm zu haben. Und von da aus, aber ja, wir verlassen nicht diesen Ort der Stille und der Gemeinschaft mit Gott, um dann wieder unser eigenes Ding zu machen und sagen, so jetzt, die Zeit war mit Gott und jetzt rödel ich wieder. Das ist dann schade, dann kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen und sind ausgelaugt und ausgepowert und ausgebrannt. Aber Gott möchte wirklich in dieser Zeit uns immer mehr in diesen Lebensstil hineinbringen, wo wir wirklich jede Minute, wo wir alles, was wir machen, mit ihm zusammentun. Und ihn in alles mit reinnehmen, was er, ja, wo er drin ist, was wir tun, ob wir Auto fahren. Halleluja, danke Herr, du bist dabei, mein Beifahrer. Ich spüre ihn manchmal, wenn ich alleine fahre, oh, Jesus sitzt neben mir. Und denkst, er kann an vielen Orten gleichzeitig sein, das ist das Gute. Denkst, wenn er bei mir sitzt, kann er bei dir nicht mehr sitzen. Ne, Eifersucht gibt es da nicht, ne? Also er hat ja nur Lieblinge, ne? Genau. Aber dass wir in dieser, weißt du, ein Leben leben in dieser Sensibilität und damit rechnet ja, Jesus ist wirklich da, wo ich bin und ich bin da, wo er ist. Und wir leben dieses Leben gemeinsam, weil es ist so wunderbar, mit ihm zu leben. Einfach in jeder Minute und alles mit ihm wirklich zusammen zu machen, dann wird alles schön, weißt du, wird Putzen schön, dann wird Saugen und was auch immer du machen musst, Kinderpopo abwischen. Ja, wird schön, alles, weil du es mit ihm zusammen machst. Und alle Aufgaben, weil natürlich, wir haben alle Aufgaben, die uns nicht immer nur, also absolut den absoluten Superkick geben. Also, das wäre jetzt falsch. Ja, das wäre, also, wir leben im Himmel. Insofern ist der Herr immer dabei. Aber ich sage dir, wenn wir mit ihm leben, ist eigentlich alles der Superkick. Halleluja. Es ist alles schön mit ihm. Es ist alles gut mit ihm. Der Friede Gottes ist dabei, wenn wir es mit ihm machen. Auch die vielleicht manchmal nicht so schönen Aufgaben oder die unserem Fleisch jetzt nicht so liegen oder so. Aber alles wird mit ihm schön. Und deshalb ermutige ich dich einfach mit ihm, einfach deinen Tag zu leben. Weißt du, dieses Leben zu leben. Wir haben hier nur ein paar Jahre, es ist gar nicht viel, was wir hier leben. Ich meine, in der Ewigkeit leben wir sowieso die ganze Zeit mit ihm. Aber lass uns dieses Leben doch echt auskosten. Und wir können es dann auskosten, wenn er Nummer eins ist, wenn wir es mit ihm zusammen machen. Und er ist kein Zuchtmeister. Er ist diszipliniert, absolut. Er gibt einen klaren Plan vor, logisch. Aber er ist auch voller Gnade. Er ist voller Liebe. Und er ist unsere Hilfe. Er ist unser Tröster. Halleluja, in allen Dingen ist er da und er möchte da sein. Er möchte wirklich mit uns leben. Er möchte dieses Leben mit uns führen. Nicht nur wir wollen dieses Leben mit ihm führen, weil wir ihn brauchen. Und definitiv, wir brauchen ihn. Wir können gar nichts ohne ihn tun. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Aber er möchte auch mit uns leben. Und es ist nicht eine unangenehme Verpflichtung irgendwie, dass er das Leben mit uns leben sollte, weil er halt Gott ist. Nein, er möchte es, weil er uns wirklich liebt und auch mag. Das ist das Gute. Weil mit seinem ganzen Sein mag er uns. Mit seinem Geist, er ist natürlich Geist, mit allem, was sein Wesen ausmacht, liebt er es, mit uns zusammen zu sein. Und deshalb ist es so schön, wenn wir in seine Gegenwart bewusst kommen. Also wie gesagt, Ziel ist, in jeder Sekunde in seiner Gegenwart zu leben. Aber natürlich brauchen wir auch diese Zeiten, die wir aussondern, wo wir jetzt nichts anderes tun. Und er sagt im Psalm 46, 11, den hatte ich heute so, und ich glaube, den hatten wir auch am Sonntag, seid still, sagt Gott, seid doch mal still. Und erkennt, dass ich Gott bin. Nicht ihr seid Gott, sondern ich bin Gott. Erkennt mal, ich bin Gott. Aber dafür müssen wir still werden. Solange diese Gedanken sich jagen, da denken wir noch, wir sind Gott. Und könnten das mit unserem schlauen Hirn die Sachen alle handeln und regeln und so wie auch immer. Aber wenn wir still werden, Gedanken runterfahren und erkennen, dass er Gott ist, wow, dann dreht sich alles. Dann wird alles gut. Und dann sind plötzlich die Lösungen, auch von denen Tobi gesprochen hat, dann sind die Lösungen plötzlich da. Und sie kommen wie aus dem Nichts. Und plötzlich sind Lösungen da und Antworten auf Fragen, die wir hatten. Und plötzlich gehen Türen auf und denkst, boah, wie hat Gott das denn jetzt gemacht? Aber weil wir endlich mal losgelassen haben von uns selber, weil wir endlich mal still geworden sind vor ihm und weil wir erkannt haben, er ist Gott. Und viel mehr braucht es gar nicht. Wenn wir erkennen, dass er Gott ist, dann heißt es, ich habe mein Herz aufgemacht, ich vertraue ihm. Und Gott möchte unser Vertrauen und unsere Auslieferung, einfach unser Herz. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Gott hat es nie schwer gemacht. Er hat ja einfache Fischer genommen. Und wenn er es mit einfachen Fischern geschafft hat, glaube ich, schafft er es mit jedem von uns. Glaubst du das? Schau mal deinen Nachbarn und sag, ich glaube es für dich. Also er liebt uns so. Und er ist für uns. Und wir können wirklich das schönste Leben haben. Weißt du, das schönste Leben ist nicht, du hast ein Traumhaus, eine Yacht, verbringst jedes Jahr in Florida und was auch immer hast, Traumjob, also wie auch immer, ja. So, ich sage, das schönste Leben. Und ich sage dir nicht, dass Gott das alles geben möchte, also definitiv. Aber das schönste Leben ist, mit ihm zusammen zu leben. Und zwar jede Minute. Ob du Urlaub hast, ob du arbeitest. Weißt du, wir sind dann auch nicht mehr abhängig. Oh, wann ist der nächste Urlaub? Ging mir früher auch so. Oh, wann ist endlich wieder Sommer? Jetzt hörst du viele Leute in der Welt, oh, wenn doch endlich Sommer wäre. Aber ich sag dir, weißt du, dann verschwenden wir 3/4 des Jahres, weil wir uns immer nach Sommer sehen, weil 3/4 des Jahres haben wir keinen Sommer. Also inzwischen wird es ja schon besser. Hier. Aber es wäre schade, weil jeder Tag ist ein Tag, der schönste deines Lebens sein möchte. Und er wird der schönste deines Lebens, wenn du mit ihm lebst. Und aus ihm heraus, aus seiner Fülle, aus seinem Frieden, aus seiner Liebe, aus seiner Herrlichkeit heraus, im Frieden, im Vertrauen, dass alles gut ist, in Anbetung, in der Haltung, auch der Dankbarkeit. Danke, Herr. Danke, ich weiß, du hast den besten Plan für mich. Egal, auch in welcher Situation ich mich befinde. Ich weiß, du hilfst mir auch aus allem raus. Aus jedem Tal, in dem ich mich vielleicht befinde gerade. Aber ich weiß, du bist das Licht. Und du bist das Licht auch im Tal. Weißt du, Jesus ist nicht erst am Ende des Tunnels das Licht, sondern Jesus ist im Tunnel. Wenn du mal durch einen Tunnel gehst, dann ist er das Licht im Tunnel. Und du musst dich nicht alleine in der Dunkelheit durch den Tunnel robben, sondern Jesus ist im Tunnel mit dir. Und damit wird der Tunnel schon zum Licht. Und du musst nicht erst auf das Ende des Tunnels warten, sondern im Tunnel ist seine Gegenwart. Aber er bringt dich natürlich auch aus dem Tunnel raus. Halleluja. Es ist einfach dieses, wirklich in jeder Minute einfach mit ihm zu leben. Und das ist nicht Religion, sondern das ist wirklich das Leben, das sich Gott für uns vorgestellt hat. Das Gott für seine Söhne möchte und für das er gestorben ist. Und was sich wirklich lohnt. Weißt du, wenn du sagst, ich brauche ein Leben und ich möchte ein Leben, das sich lohnt und es nicht einfach nur so hingelebt ist, sondern ich möchte ein Leben. Ich möchte wirklich nicht am Ende sagen, boah, hätte ich das und das und das und das noch gemacht. Sondern ich möchte am Ende sagen, boah, ich habe wirklich so gelebt, ich bereue es jetzt nicht, sondern ich habe so gelebt, dass ich jetzt nicht mehr denke, oh, ich brauche noch 50 Jahre, sondern weil ich habe jeden Tag mit meinem Herrn gelebt. Und jeder Tag war ein wertvoller Tag und ein besonderer Tag. Und mein Leben hat sich gelohnt, weil er an jedem Tag da war. Halleluja. Amen. So leben wir. Halleluja. Ich wollte noch mal zum Schluss auf diesen Vers eingehen, den ich am Sonntag auch schon unter anderem in der Predigt erwähnt hatte. Nicht als Hauptvers, aber als ein Vers. Ich möchte heute Abend noch mal kurz darauf eingehen, und zwar in Daniel 11, 32, dieser Vers, wo es heißt, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wir haben jetzt schon einiges gehört darüber, wie wir unseren Gott besser kennenlernen. Und ich habe am Sonntag einiges darüber gesagt, wie wir unseren Gott besser kennenlernen, indem wir nämlich in diese Stille eingehen, indem wir in diese Ruhe eingehen, indem wir diese Zeiten aussondern, wirklich für ihn, ihm von Angesicht zu begegnen. So lernen wir ihn besser und besser kennen, so lernen wir mehr und mehr in ihm zu sein und dann auch aus ihm heraus zu leben. Und darüber wollte ich heute Abend noch kurz etwas sagen, nämlich den zweiten Teil dieses Verses. Das heißt hier, ja, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Weil so sehr ich an die Erweckung der Ruhe glaube, absolut, ich habe es ja am Sonntag gesagt, obwohl es ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, gell? Erweckung der Ruhe, ja, also es ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber ich glaube, dass Gott uns wirklich in dieser Zeit wirklich wachrütteln will und sagen will, hey, ihr braucht wirklich unbedingt diese Zeiten der Ruhe mit Gott. Ja. Er will uns dafür wachrütteln. Ja. Das heißt, er möchte, dass diese Zeiten der Ruhe und der Stille in ihm wirklich einen wichtigen Teil in unserem Leben einnehmen. Ja. Und gleichzeitig aber auch, gilt auch, aus der Erweckung der Ruhe heraus kommt auch eine Erweckung des Handelns. Amen. Und dieses Handeln ist eben nicht das Handeln von Martha oder irgendein blinder Aktivismus, sondern dieses Handeln ist tatsächlich das Handeln aus ihm heraus. Und ich glaube, dass das beides exakt zusammengehört, denn je mehr wir in die Ruhe eingehen, umso mehr können wir präzise handeln, so wie Gottes Wille in unserem Leben. Und umso effektiver und auch umso entschiedener können wir unseren Stand einnehmen, auch in Bezug auf die Umstände und in Bezug auf die Mächte der Finsternis und in Bezug auf alles, was so in dieser Welt ist. Und umso entschiedener und effektiver können wir auch tatsächlich genau das Land einnehmen, das Gott für uns vorgesehen hat. Weil weißt du, Gott hat ein Land für dich vorgesehen, das du einnehmen sollst in diesem Leben. Gott hat dich nicht dafür gedacht, dass du durch dieses Leben so durchschlitterst, passiv, eingeschüchtert, zurückgezogen irgendwie, dich so durchrobst, so nach dem Motto, gerade noch bis zur Entrückung geschafft, ich bin noch dabei, Halleluja. So dann, oh, bei der Entrückung sieht man dich, ah, du bist auch noch dabei. Okay. Ja, Gott ist gnädig, Amen. Wir werden uns wundern, wer alles bei der Entrückung dabei ist, weil Gott so gnädig ist. Vielleicht werden wir uns auch wundern, wer nicht dabei ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber nein. Aber in jedem Fall möchte Gott nicht, oder die Konsequenz der Erweckung der Ruhe ist nicht Passivität, sondern die Konsequenz der Erweckung der Ruhe ist tatsächlich, dass wir ein richtig geschärfter Pfeil im Köcher Gottes werden und voll ins Schwarze treffen. Amen. Und ich glaube wirklich, und das eben ist kein Widerspruch, ich glaube so sehr, ich glaube, dass es eine Zeit für die Erweckung der Ruhe ist, so sehr glaube ich auch, dass es eine Zeit ist für Offensive im Leib Christi. Amen. Ich glaube, dass es eine Zeit ist für den Leib Christi, wie nie zuvor in die Offensive zu gehen. Nicht in Passivität der Dinge zu harren, die da kommen, sondern wirklich offensiv unser Land einzunehmen. Amen. Ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, Israel ist der Zeiger Gottes auf der Weltenuhr. Und so wie es auch für das Volk Israel im Natürlichen in dieser Zeit momentan keine Alternative dazu gibt, als offensiv zu sein, und zwar offensiv bis zum Sieg. Ja. Es gibt dazu keine Alternative, das gefällt vielleicht manchen nicht. Und natürlich, da geht es natürlich um einen natürlichen Kampf. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und natürlich beten wir dafür, dass bei so einem natürlichen Kampf so wenig Menschen und vor allen Dingen unschuldige Menschen ums Leben kommen wie möglich. Aber es gibt tatsächlich auch im Natürlichen, und das Volk Israel ist ja der Zeiger Gottes auf der Welt nur im Natürlichen, und es gibt tatsächlich im Natürlichen momentan für das Volk Gottes in Israel keine Alternative zu dieser Offensive. Und genauso, glaube ich, gibt es für das Volk Gottes im Geist, also für uns als Söhne und Töchter Gottes, keine Alternative, als jetzt in die Offensive zu gehen. Weil Jesus hat gesagt, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann, aber diese Zeit ist noch nicht jetzt. Sondern jetzt ist die Zeit der größten Offensive. Jetzt ist die Zeit der beschleunigten Landeinnahme. Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Zeltpflöcke weit stecken, wie es in Jesaja 54, 2 bis 3 heißt. Jetzt ist die Zeit, wo wir groß denken. Jetzt ist die Zeit, wo wir träumen, auch mit Gott, gerade in unserer stillen Zeit, träumen mit Gott und sehen, Herr, wo möchtest du uns hinführen? Was legst du in mein Herz, wie der Tobias vorher gesagt hat, ja, Herr, leg du mir deine Wünsche in mein Herz. Ja. Jetzt ist die Zeit, wo wir eben nicht klein denken, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir groß denken, offensiv denken und wo wir uns bewusst machen, was Gott zu Josua damals gesagt hat, jeder Ort, auf den unsere Füße treten, Gott hat in uns gegeben. Amen. Jetzt ist die Zeit für Landeinnahme. Jetzt ist nicht die Zeit, irgendwo in der Ecke zu sitzen und auf besser Wetter zu warten. Ja. Wie es vielleicht jetzt im Natürlichen für manche der Fall ist, gerade bei dem Wetter oder zumindest gestern bei dem Eisregen, ja, war es vielleicht wirklich für manche an der Zeit, auf besser Wetter zu warten. Ja. Aber für uns als Christen ist es nicht an der Zeit, auf besser Wetter zu warten, sondern jetzt ist die Zeit der Offensive. Und das glaube ich, weil das Volk, das sein Gott kennt, ja, wird eben, so steht es hier, nicht passiv herumsitzen, sondern es wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Aus der Erkenntnis Gottes heraus handeln. Aus der Erkenntnis Gottes heraus offensiv sein. Und ich sage dir, das stinkt dem Feind. Und deswegen will er es verhindern. Dem Feind stinkt sowieso, was du tust. Weißt du? Dem Feind stinkt überhaupt, dass du überhaupt da bist, dass du überhaupt Christ bist. Ja? Ja, es gab ja mal ein Buch von C.S. Lewis, das hieß Pardon, ich bin Christ, ja. Weißt du, dem Feind stinkt es allein, dass du Christ bist. Und deswegen brauchst du nicht denken, dass wenn du einfach ein bisschen defensiver bist, dass er dich dann mehr in Ruhe lässt. Nein, das stinkt ihm allein, dass du da bist. Deswegen ist ja die einzige Alternative, in die Offensive zu gehen. Weißt du, es ist genau wie mit der Hamas im Natürlichen. Mit der Hamas zu verhandeln im Natürlichen bringt überhaupt gar nichts. Die Hamas will nicht Frieden mit Israel, die Hamas will auch keinen Deal mit Israel, sondern die Hamas will einfach Israel vernichten und fertig. Das ist ihre Charta, das ist ihre Ideologie, das steht geschrieben, das glauben sie, da sind sie voll dahinter, die wollen nichts anderes, verstehst du? Und mit so einem Feind kannst du nicht verhandeln, das geht nicht. Und genauso ist es mit dem Teufel persönlich, der ist genauso drauf, weißt du? Der will nicht einen Deal mit dir, der will nicht einen Kompromiss mit dir, sondern der will dich vernichten. Und deine einzige Chance ist, offensiv voranzugehen, das Land einzunehmen. Jemand, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, neulich habe ich jemanden sagen hören, hat gesagt, ein Zug, der sich bewegt, ja, auf den kannst du schlecht schießen oder schlechter schießen, ja, weil er sich ja bewegt. Und derjenige, der das gepredigt, ich weiß gar nicht, wer es war, aber der es gepredigt hat, sagte, ja, der Feind ist nicht sehr zielsicher. Wenn du stehst, kann er dich leicht treffen. Aber in dem Moment, wo du anfängst, dich zu bewegen, trifft er daneben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewegen. Amen. Und ich glaube, Gott hat große Pläne. Gott hat große Pläne für dich. Gott hat große Pläne für uns hier als Glory Life Familie. Gott hat große Pläne für den Leib Christi. Weißt du, jetzt ist die Zeit der Landeinnahme in der Welt. Es ist eine Verunsicherung wie nie zuvor. Aber ich sage dir was, das ist unsere Gelegenheit. Es gab noch nie ein besseres Fenster der Gelegenheit als jetzt, um auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu verkünden, um auf die Esoterikmessen zu gehen und das Evangelium zu verkünden, um das Café der Begegnung zu machen für ukrainische Flüchtlinge und ihnen Jesus zu verkündigen, um einfach in dieser Weihnachtszeit in unsere Familien zu gehen und Jesus zu verkündigen. Es gab noch nie eine bessere Zeit, um ein Zeuge für Jesus zu sein. Amen. Halleluja. Es gab noch nie eine bessere Zeit, um offensiv das Land einzunehmen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Ernte, sondern es bezieht sich auch auf Ziele, die Gott dir sonst zeigt in deinem Leben. Es bezieht sich darauf, dass du die Verheißungen Gottes, die Gott dir gegeben hat, in Anspruch nimmst. Seien es Verheißungen für deinen Körper, für deine Seele, für deine Arbeit, für deine Familie, für deine Finanzen, für was auch immer. Jetzt ist die Zeit, diese Dinge offensiv in Anspruch zu nehmen. Amen. Halleluja. Jesaja 60,1 heißt es ja, steh auf, sei Licht. Ja? Jetzt ist nicht die Zeit zu sitzen, sondern jetzt ist die Zeit zu stehen. Ja? Also Jesus hat gesagt, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Also wenn du sitzt, kannst du so schlecht treten. Deswegen sagt das Wort Gottes, steh auf und sei Licht. Tritt auf deine Feinde und tritt auf jeden Ort, den Gott dir gegeben hat. Halleluja. Wie wär's? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Lass uns mal treten. Weißt du, es sind zwei Dinge, in die wir treten. Das erste ist, wir treten auf unseren Feind. Wir treten auf Schlangen und Skorpione. Und das zweite ist, wir treten auf unser verheißenes Land. Und wir nehmen es ein in Jesu Namen, weil das ist unsere Bestimmung und zwar offensiv und Halleluja, preist den Herrn, das ist mein Land hier. Landräuber. Nein, nein, keine Sorge, da gibt es keine Konkurrenz. Jeder hat sein Land, um es einzunehmen. Jeder hat sein Land. Weißt du, das ist übrigens auch die Lösung für den Konflikt zwischen Israel und den Arabern. Weißt du, Gott hat jedem sein Land gegeben. Gott hat Israel ihr Land gegeben und Gott hat den Arabern ihr Land gegeben. Für Gott ist das gar kein Thema. Nur wenn der eine meint, der muss das Land vom anderen haben, dann ist es ein Problem. Amen. Aber so ist es nicht im Reich Gottes. Jeder muss sein Land einnehmen. Weißt du, dein Land, das für dich verheißen ist, das nimmst du ein. Und ich sag dir, jetzt ist deine Zeit. Jetzt ist die Zeit, in die Offensive zu gehen. Jetzt ist die Zeit, deinen Gott zu kennen, mit ihm verbunden zu sein, ihn vor ihm von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und stark zu werden in ihm, um dein Land einzunehmen. Amen. Bist du da dabei? Okay, dann sag Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Und für euch über Livestream genau das Gleiche. In Jesu Namen. Halleluja.